nur kampffähig über das Land zerreißt, alles, was sich ihnen in den Wege stellt. Der Zorn der Götter nimmt überhand, niemand hier auf Erden, der dieses Schicksal aufhält. Strafe für des Menschen Verbrechen, nur die wenigsten werden von ihnen verschont. Für die Missachtung der Natur werden sie sich rächen, für euer falsches Handeln werdet ihr nun endlich belohnt. Willkommen im Reich der Götter, seht euch vor und habt Respekt. Willkommen im Reich der Götter, schweig und akzeptiere, sonst wird ihr Zorn gestorben, vergessen und verdrängt aus dieser Zeit. Doch die Früchte ihres Handelns sind noch nicht verdorben. Es kommt ihre Rache, das Ende ist nicht mehr weit. Seine Söhne, die im Kampfe gefallen, drum hab keine Angst vor des Götters Zorn. Die Schreie der Gerechten werden niemals verhallen, für den Kampf und den Tod, den allen Ehren bist du geboren. Willkommen im Reich der Götter, seht euch vor und habt Respekt. Willkommen im Reich der Götter, schrei und akzeptiere, sonst wird ihr Zorn gerecht. Im Reich der Götter, seht euch vor und habt Respekt. Willkommen im Reich der Götter, schweig und akzeptiere, sonst wird ihr Zorn gewählt.